Lieber Herr Kurtak, stammen Sie aus einer musikalischen Familie? Also meine Mutter spielte ziemlich, also schon auch die größere Beethoven-Sonaten. Aber ich erlebte es, dass mein Vater, der nur pfeifen oder mitsingen konnte, war eigentlich begabter. Es ist nicht sicher. Wann haben Sie sich entschlossen, Musiker bzw. Komponist zu werden? Das war einmal, als ich so unter 10 Jahre war, dann habe ich viel Musik gehört und hauptsächlich die Stücke, die meine Mutter spielte. Aber es war zum Beispiel auch die große Es-Dur-Sonate von Haydn. Und dann später, als ich mit 10 Jahren in die Tanzschule ging, dann wurde für mich jeder Tango eine Persönlichkeit und die klassische Musik langweilig und uninteressant. Und dann eines Tages am Rundfunk hörten meine Eltern das. Sie sagten, das ist die Unvollendete von Schubert. Und einmal war ich allein zu Hause und ich habe mir gesagt, das muss die Unvollendete sein. Und das war so ein Erlebnis, dass ich doch die Musik erkannte. Man bestellte den Klavierauszug und ich übte es und vielleicht die Unvollendete, also durch Schubert bin ich bewusst zu Musik gekommen. Was genau ist es, was Sie an Schubert fasziniert? Ja, manchmal denke ich, dass er war der größte Komponist. Jetzt habe ich viel die C-Dur-Symphonie mit die Partitur ein bisschen ernster studiert und auch die große Streichquartette, hauptsächlich das G-Dur-Quartett, das ein Wunder ist. Und die Lieder, also. Wie und wann sind Sie auf Schuberts Lieder gestoßen? Eigentlich, wir haben mit Martha viel gesungen. Sie haben gespielt und hat Martha gesungen? Aber hauptsächlich so. War Martha ein Mezzo oder ein Sopran? Sie hatte einen sehr dunklen Sopran. Ich glaubte, dass sie alt singt, aber es war einfach nur so eine dunkel-silberne Klangfarbe, die sie hat. Und sie hat einen fantastischen Sinn. Sie unterrichtete später die große Zyklen, also Dichterliebe auch, aber die Müllerin und die Winterreise. Sehen Sie eine Verbindung zwischen Ihren Liedern und die von Franz Schubert? Und gibt es Parallelen? Vielleicht nicht direkt. Ich bin mehr zu Dichterliebe verbunden und vielleicht auch zu Monteverdi und Verdi. Wie wählen Sie Ihre Texte aus? Was inspiriert Sie, wenn Sie Texte lesen? Und hören Sie Texte sofort in Musik oder braucht es Zeit? Es ist verschieden. Manchmal gleich, wenn ich es lese, dann kommt etwas. Und anders mal. Die Hölderlin-Lieder waren so, dass wir wohnten in Berlin im Wissenschaftskolleg und es war in der Nähe eines kleinen Sees oder Teiches eher. Und ich pflegte zu spazieren so um den Teich. Es dauerte im Allgemeinen so eine halbe Stunde. Und dann, ich las mir vor die Gedichte, lange Zeit. Und dann plötzlich habe ich begonnen. Aber ich lase mir laut. Was genau fasziniert Sie an Hölderlin? Das ist schwer zu formulieren. Die Auswahl der 6 Hölderlin-Gesänge ist sehr interessant. Sie benutzen 5 Gedichte von Hölderlin selbst und eines am Ende von Paul Celan. Ja, aber im Paul Celan sind meistens Zitate aus dem Reihen. Und warum haben Sie genau diese 5 Lieder nach Texten von Hölderlin und eines von Celan als Gruppe zusammengefasst in dieser Ordnung? Und warum nicht mehr, wo Sie eigentlich auch weitere Hölderlin-Gesänge vertont haben? weil sie die beste Vertonung war. Vielleicht, ich fühlte das und bis heute fühle ich das, außer den Kafka-Fragmenten, die Hölderlin-Lieder sind, die ich ausgewählt habe, eben die am nächsten zu der Prosa-Version sind, also nicht zu der Prosa, zu der Dichtung. Denken Sie, dass Sie durch das Komponieren Hölderlin näher gekommen sind? Ich glaube, ja. Wann ist für Sie ein Stück fertig? Eigentlich nie, weil manchmal nach 5 Jahren, manchmal nach 15 Jahren, ich kann es noch einmal revidieren und. Wenn Sie komponieren, ist das eine Aneinanderreihung von Tönen oder denken Sie harmonisch dabei? Die sind voller Harmonien und die Harmonien erzählen eben. Lassen Sie uns einmal kurz durch den Zyklus gehen. Im ersten Stück mit dem Titel An haben Sie 2 verschiedene Notenlinien notiert. Bedeutet das, dass wir hier auch 2 Charaktere vorliegen haben? Also es ist eigentlich eingebaut, ein Echo, und das habe ich ausgenutzt, um quasi eine zweistimmige Möglichkeit geben dem Solisten. Ist das dann eine gleiche Person oder stellen Sie sich 2 verschiedene vor? Nein, es ist ein Diotima. Zum zweiten Lied mit dem Titel Im Wald. Für mich ist es ein sehr unverständliches Gedicht. Ja, eben weil ich es nicht verstand, habe ich es vertont, um es zu verstehen. Ich habe unbedingt, ich musste Entscheidungen treffen oder wie soll ich sagen. Und es kommt davon, dass ich die Frankfurter Ausgabe von Dietrich Sattler kennengelernt habe. Und dort habe ich gesehen, dass eigentlich bei Hölderlin auch, es gibt keine endgültige Form. Immer, er nimmt es in die Hand und es kommt etwas Neues. Und diese Ausgabe ist voll mit den Varianten. Es ist ein sehr rastloses Stück, wie Sie es geschrieben haben. Also das habe ich auch aus dieser Ausgabe. Es ist dokumentiert, dass er, als er im Turm wohnte schon, sehr oft niederstieg bis zum Neckar und dort fortwährend murmelnd, manchmal mit dem Taschentuch auf die Hecke schlagend, er rezitierte sehr schnell sogar, aber immer er hatte etwas zu sagen. Und diese Ungeduld, am Ende zu kommen, ist mir im Walde. Und ich benutze es auch im Spaziergang, ja. Auf einmal tritt im dritten Lied Gestalt und Geist eine Tuba und eine Posaune dazu. Was war hierfür Ihre Inspiration? Es ist einfach, dass alles ist innig, das scheidet. So birgt der Dichter. Und jetzt, er will es weiter singen, aber der Chor, der Unterwelt, sagen wir, wie für Orpheus, also unterbricht ihn. Verwegener, du möchtest von Angesicht zu Angesicht die Seele sehen. Du gehst in Flammen, und dieser Urteil, du gehst in Flammen unter. Und dort brauchte ich die Blech. Anschließend folgt An Zimmern. An Zimmern, das ist vielleicht für mich das Beste, weil dort habe ich wirklich eine Einleitung mit Bocca Chiusa, die schon beschreibt die Linien des Lebens und dann und dann sagt es syllabisch im Lied. Und das ist sehr, sehr reich in Tonalitäten. Also in dieser Hinsicht ist es am nächsten zu Schubert. Zum Schluss, wenn der Friede kommt, hält alles auf einmal auf und lässt den Zuhörer, aber auch den Sänger, sehr positiv zurück. Ja, ja, aber auch das die letzte Koloratur. also aus der Tonalität mit denselben Tönen, es kehrt zurück zu C. Und was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen mit Harmonie. So, das habe ich sehr gern. Und dann eben, dass der Epilog diese zwei Tonalitäten bringen kann. Das fünfte Stück, der Spaziergang, verlangt vom Sänger einen unglaublichen Stimmumfang. Dort habe ich am Anfang eben diese Ungeduld und also das ständige Murmeln, das dokumentiert ist, benutzt. Und aber was ich wirklich gern habe, sind eben diese. Also es ist wirklich wie ein Cello-Solo. Und am Ende auch mit Schönheit. Dieser F, der beinahe eine, also es sind, also nur dreistimmige Akkorde und am Ende, es bleibt das Ganze offen. Und dann sind diese ein bisschen naive Ungeschicktheiten. Die Gottheit freundlich geleitet uns erstlich mit Blau, hernach mit Wolken bereitet, gebildet, wölbig und grau. Also. Und zum Abschluss dann haben Sie Paul Celans Tübingen Jänner. Ja, also eben, weil er zitiert, den Rhein, ein Rätsel ist, rein entsprungen ist. Also Martha hat es sehr geliebt, das Ende. Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbart der Patriarchen. Er dürfte, Sprecher von dieser Zeit, er dürfte nur lallen und lallen. Immerzu, das ist ein Zitat aus Büchner, also aus Wozzeck. Was ist mit diesem Einatmen mit Geräusch? Was haben Sie sich da genau vorgestellt mit diesem erstickend? Aha, ja. Immer zu. Das gibt eine Spannung. Zu. Palaksch, oder? Zu. Palaksch. Und dieses Palaksch, was genau ist das? Das ist eigentlich ein geheimnisvoller Wort. Eigentlich, man glaubte, dass es lange Zeit, dass es keinen Sinn hat. Aber es sind solche kleine Nebenaufzeichnungen von Hölderlin, zum Beispiel, wo er von Polaken spricht. Und Polaken, das sind die Polen. Und dann einmal, als ich in Tübingen war, es war ein Herr, der Russisch sprach, und er sagte, ja, Palatsch, die waren die Henker in Russland, waren die Polaken, die Polen. Es ist ein unglaublich starkes Ende dieser 6-Lieder-Serie. Ja, also ich, das habe ich sehr gerne auch. Palatsch. Also aber diese, käme ein Mensch zur Welt mit dem Lichtbart des Patriarchen, so dürfte er Sprecher von dieser Zeit, er dürfte nur lallen. Immer zu. La, also ich habe es mit 2 oder 3 L geschrieben, eben um dürfte nur la, la, la, ja, und la, immer zu, zu, zu. Also eigentlich, es funktioniert bei Hölderlin als ein Fluchwort. Wir haben auch Zirkumdidierend aufgenommen. Was inspiriert Sie oder bewegt Sie bei gregorianischem Choral, das ja diesem Stück sehr ähnlich ist? Also eben, weil es umschreibt. Zirkumdidierend, Zirkumdidierend. Es geht in der Runde um den, wie ein Lasso. Aber auch das Spiel mit den Tonalitäten, also ständig in Liedischen und dann diese und es kommt im natürlichen F-Dur am Ende. Und dann, dass ich diese Intribulatione auf die napolitanische Tonalität übersetzt habe. Das ist wirklich meine Intervention in die Melodie. Und es ist ein bisschen zu madrigalisch, aber ich akzeptiere es eben, weil es beschreibt besser. Und es war eigentlich ein Cellostück, wo man das einfach sul Ponticello spielen konnte. Und das hat das Ganze entfremdet. Und dann kehrte wieder et invocavi Dominum. Warum gibt es in Ungarn so viele wunderbare Komponisten? Also, alles kommt von Bartók. Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Herr Kurtak.